Laut Meldungen gab es am 18. März im Kreis Hongju, Bezirk Nordgyeongsang in Südkorea das gesamte nationale Treffen für ungültige Machung der Quelle und Einstellung der Stationierung von Saat. Dieser Kreis wurde als Standort für Stationierung von Saat der USA bestimmt. Daran nahmen teil die Angehörigen der Bürgerinitiativen und Gesellschaftsorganisationen wie des Generalverbandes der Demokratischen Gewerkschaften Südkoreas, des Generalverbandes der Bauernräte Südkoreas, des Solidaritätsvereins für gesellschaftlichen Fortschritt und der Nationalen Aktion gegen Saatstationierung sowie die Stadtbewohner verschiedener Kreise und Schichten und die Parlamentarier der oppositionellen Parteien. Mit den Bussen fuhren sie frühmorgens aus allen Gebieten Südkoreas zu einem Gebäude im Unterkreis Joseon-Kreis Songju, versammelten sich dort und unternahmen bis zu einem Clubhaus der Gemeinde Joseon einen Marsch unter dem Motto »Schritte für Frieden«. Vor diesem Gebäude hielten sie eine Kundgebung ab, es gab Reden und wurde ein Beschluss angenommen. Darin hieß es, falls die USA weiterhin niederträchtig und vormachtstrebend handeln, würden die 17 Millionen zählenden Massen mit ihren Kerzen die USA verfluchen. Zusammen mit den Kerzen Stadtbewohnern, die nach Souveränität und Frieden streben, werden sie am 8. April das zweite gesamtnationale Treffen noch größer veranstalten und somit die Stationierung von Saat durch die USA und die südkoreanischen Behörden verhindern. Nach dem Treffen marschierten sie zum Golfplatz Lotte und hielten dort eine Protestkundgebung ab und versammelten sich wieder in der Gemeindesitzung zu einer Kerzenkundgebung.